Überleg dir, was du machst. Feuer einstellen! Das Gebäude ist umstellt. Es gibt keinen Ausweg. Es sind fast 200 Männer da draußen, die alle bewaffnet sind. Du hast wirklich alles getan, damit es zu diesem Krieg kommt. Du hast genug Schaden angerichtet. Dein Einsatz ist vorbei. Es ist vorbei. Nichts ist vorbei. Gar nichts. Was ihr tötet, das macht uns stärker, stärker, stärker!